Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Im August 2017 bekam Shaarq Shapira die erste große mediale Aufmerksamkeit als Künstler und Aktivist. Direkt auf dem Gehsteig vor der Twitter-Zentrale in Hamburg sprühte er in einer gelben Warnweste rassistische und antisemitische Hass-Tweets. Damit protestierte er dagegen, dass das Netzwerk nicht auf solche Inhalte reagierte. Nur einige Monate zuvor hatte der heute 30-Jährige mit der Netzaktion Holocaust für Aufsehen gesorgt. Die Fotos von Besuchern, die am Holocaust-Mahnmal in Berlin pietätlos posierten, stellte er Bildern aus den Vernichtungslagern der Nazis gegenüber. Netzkunst und Aktivismus, das ist die eine Seite von Shaarq Shapira. Die andere Seite ist Comedy, Stand-up und Satire. Heute Abend startet seine erste Fernsehsendung bei ZDF Neo und jetzt bin ich mit ihm telefonisch verbunden. Hallo zum Corso-Gespräch. Hi. Herr Shapira, Sie selbst sind in Tel Aviv geboren und haben jüdische Wurzeln. Mit 14 Jahren zogen Sie dann mit Ihrer Familie nach Deutschland. In Ihrer ehemaligen Heimat Israel wählt man heute ein neues Parlament. Ist es Zufall, dass der Termin mit Ihrer ersten Sendung im Fernsehen zusammenfällt? Nee, wir haben das koordiniert. Ich habe dabei Bibi Netanyahu angerufen. Ich mag ihn ja so gerne. Und deswegen haben wir das so koordiniert. Ist es tatsächlich ein Thema heute Abend in Ihrer Sendung, der Wahlkampf? Nee. Ich spreche keine innenpolitische deutsche Themen an und erst recht nicht israelische. Ich meine, ich schätze mal, Politik ist manchmal ein Thema, aber nicht auf so eine, guck mal, was da gerade passiert. Also Sie finden, dass Comedy dafür nicht der richtige Rahmen ist? Doch, ich finde nur, meine Show ist nicht unbedingt der richtige. Also ich sag mal so, ich finde, es gibt genug Sendungen, gerade im deutschen Fernsehen, die das aktuelle Tagesgeschehen so lustig kommentieren. Mhm. Also es gibt da extra drei um die Heute-Show. Ich versuche nicht unbedingt immer der Erste zu sein, der einen Witz macht, sondern ich versuche den besten Witz zu machen. Aber das ist interessant, weil ich Sie sonst eben als sehr politischen Künstler wahrnehme, gerade was die Aktionen angeht, die ich eingangs genannt habe. Ich bin kein Aktivist. Mhm. Ah, okay. Ich bin immer irritiert, wenn das Leute sagen. Ich finde das fast vermessen Aktivisten gegenüber. Mhm. Also mich mit ihnen zu vergleichen, weil das, was ich mache, ist kein Aktivismus. Leute tun sich schwer damit, das einfach als Kunst wahrzunehmen. Als Kunst, das sind einfach Kunstprojekte, die ich da mache. Ich will mich da auch keine Verantwortung entziehen oder so. Oder ist ja nicht so, dass ich nicht dahinter stehe. Ich glaube nur, dass Aktivismus, das sind Leute, die wirklich Jahre oder ein Leben lang für eine Sache ausgeben. Und ich will mich nicht mit dem vergleichen. Aber was wollen Sie denn jetzt ganz konkret mit Ihrer neuen Sendung? Wo liegt da im Prinzip der Schwerpunkt? Was wollen Sie da machen? Ich schätze mal einfach nur gute Comedy. Mhm. Was macht gute Comedy aus? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, wenn Sie jeden Comedian fragen, wird er sagen, ich versuche es noch rauszufinden. Mhm. Was macht gute Comedy aus? Keine Ahnung, ich finde das immer schwer zu definieren, weil alles kann gute Comedy ausmachen und die gleichen Dinge können auch Comedy sehr schlecht machen. Für mich ist es, dass sie ehrlich ist, schätze ich mal. Ich will nicht unbedingt Recht haben mit allem, wenn ich auf der Bühne stehe. Ich will aber ehrlich sein. Sie haben auch gesagt, dass Sie Anspruch ohne Zeigefinger machen wollen. Ist Ihnen Comedy hierzulande zu belehrend? Ich weiß nicht. Man versucht mich immer dahin zu bringen, dass ich deutsche Comedy bashe. Tun Sie ja auch manchmal, oder? Ja, man rennt bei mir auf offene Türen. Aber einerseits, andererseits ist es ein bisschen... Vielleicht ist es ein bisschen einfach. Ich denke mir manchmal so, halt, vielleicht passt das so, weil ich meine, es gibt auch die andere Seite, es gibt auch ein Publikum, was das möchte, weil letztendlich entscheidet das Publikum eines Landes im Großen und Ganzen, welche Comedians die Arenen ausverkaufen, oder? Ist das auch der Grund, warum Sie ins Fernsehen gehen? Denn eigentlich haben Sie das ja nicht nötig. Sie sind ein Star im Netz, haben Hunderttausende von Followern. Sie haben zwei Bestseller geschrieben über das Aufwachsen als Jude in Ostdeutschland und noch ein anderes über die Übersetzung der Bibel in Internetsprache. Ja. Ich frage mich, warum hat jemand wie Sie das nötig, in einem sterbenden Medium wie dem Fernsehen aufzutreten? Glauben Sie, dass es stirbt, sagte die Radiomoderatorin. Ich habe so einen Verdacht. Das ist, ja. Nein, sorry, aber dann, das sehe ich ganz anders, weil das Medium ist nicht Fernsehen, das Medium ist Film. Und Film ist ganz weit davon entfernt zu sterben. Da bin ich mir sehr sicher. Das ist, was wir machen, ist ja nicht nur für Fernsehen. ZDF Neo ist ja sehr fokussiert auf Online. Und alles, was wir machen, ist sehr online lastig, sage ich mal so. Also ich spekuliere nicht mal drauf, dass die meisten Leute das im Fernsehen schauen werden, sondern eher online. Und das ist mir eigentlich ganz recht. Ich habe es nicht nötig. Ich sag mal so, ich habe das ganze Ding theoretisch nicht nötig. Ich mache es gerne. Ich mache gerne Filme und ich mache gerne Comedy. Und diese Show ist quasi eine Kombination davon. Das ist ja, ich mache Stand-up und dann kommen die Sketches. Und es sind beides Dinge, die ich sehr gerne mache. Was liegt Ihnen eigentlich mehr, Stand-up oder Sketch? Also das Ausgearbeitete oder die Improvisation? Schwer, ne? Ich glaube, das wird mir Deutschland ab morgen signalisieren. Wenn ich schlau wäre, würde ich jetzt beides sagen. Was denken Sie denn von sich aus, ohne Rückkopplung? Ich glaube, bei beiden gibt es Momente, wo ich besser bin als andere. Mhm. Wissen Sie, was ich meine? Es ist nie perfekt. Also ich Stand-up basiert auf Scheitern. Ich gehe jeden Tag auf die Bühne, fast jeden Tag mittlerweile in den letzten Monaten. Und manchmal scheitere ich. Und manchmal weiß ich, dass ich scheitern werde. Und ich weiß, dass es nur sozusagen so ein Meilenstein ist auf dem Weg zu etwas Gutem. Also ich entwickle Witze, indem ich auf die Bühne gehe, sie teste. Dann gehe ich nochmal einen Tag später auf die Bühne, teste sie nochmal und das mache ich so 10, 20, 30, 50 Mal, bis es gut wird. Also Scheitern ist Teil des Prozesses. Und ja, Sketches sind mehr oder weniger dasselbe, ne? Ohne das Testen, da sind wir beim Test nicht so flexibel. Also entweder ist es gut oder ist es nicht gut. Aber neben dem Scheitern habe ich das Gefühl, dass Sie auf der Bühne auch sehr stark eine Geschichte erzählen. Manchmal geht es um Kleinigkeiten wie dem Späti in Berlin, dem Sie hörig sind wie einer Geliebten. Mhm. Wo haben Sie Ihre Vorbilder her? Wer sind die Leute, die Sie inspirieren? Fast all meine Vorbilder kommen tatsächlich aus Amerika. Das ist nervig, aber es ist tatsächlich meine Vorbilder. Also ich kann sie nennen, wenn sie möchten. Ich weiß nicht, meistens kennen diese Leute, kennt man sie nicht hier. Also Dave Chappelle wird man kennen, Louis C.K., Bill Burr, Sarah Silverman, Amy Schumer manchmal, Chris D'Elia, Sebastian Maniscalco. Ich könnte so eine ewig weitermachen. Doug Stanhope. Wir können wirklich so 60 Minuten damit füllen. Und was schätzen Sie an diesen Leuten? Ist es ein Charakteristikum vielleicht? Als Beispiel? Es gibt tatsächlich bei jedem von ihnen so irgendwas anderes, was ich schätze. Also bei Bill Burr, bei einem meiner Lieblingskomedien, mag ich, dass ich... Der sagt furchtbare Dinge auf der Bühne. Furchtbare Dinge. Aber er kann sich so gut verkaufen, dass man wirklich drüber nachdenkt. Und dass es lustig ist. Das ist eines der wichtigsten Sachen. Ich schätze mal, dass es bei vielen ist, es wirklich diese Ehrlichkeit, die ich am Stand-up schätze. Ehrlichkeit... habe ich das Gefühl, ja, ist auch im Hinblick auf Ihren Humor ein Schlüsselbegriff. Aber ich finde es auch bemerkenswert, dass Sie nicht wie eine Rampensau auftreten. Das wirkt bei Ihnen sehr viel uneitler und bescheidener. Als ob Sie das, was Sie da selbst machen, nicht unbedingt als die Krönung der Comedy-Kunst verstehen. Es ist auch nicht die Krönung der Comedy-Kunst. Wie unglaublich dumm, dreist und arrogant wäre das von mir. Denn wie lange stehe ich auf der Bühne? 2 Jahre? Ich glaube nicht mal. Wie arrogant wäre es von mir zu sagen, hey, ich bin jetzt viel besser als Leute, die das seit 10, 20 Jahren machen. Nee, das mache ich nicht. Also hoffentlich nicht. Ich arbeite sehr viel und hart, um besser zu werden in dem, was ich mache. Und ich respektiere das Handwerk von dem, was ich mache. Sei es Stand-up oder Schauspiel. Es sind Dinge, mit denen ich mich auseinandersetze. Ich bin jetzt nicht darauf aus, irgendeine Nische zu finden oder irgendeine Figur, die ich dann spiele und damit Hallen ausverkaufe 10 Jahre lang, indem ich nur das Gleiche mache. Ich möchte mich weiterentwickeln mit dem, was ich mache. Mhm. Und ich bin mir unsicher, weil ich es halt bin. Was soll ich sagen? Ich kann das nicht so verkaufen anscheinend. Vielleicht wäre ich wesentlich erfolgreicher, wenn ich das könnte. Ich kann das nicht so tun, als wäre alles, was ich mache, das Geilste überhaupt. Weil ich glaube, das tut dem Prozess nicht gut. Ich glaube, Comedy basiert oft auf so einer gewissen Unsicherheit oder Angst. Ich nehm das meiste, was ich auf der Bühne erzähle, aus einem sehr negativen Ort. Und ich sehe auch keinen Sinn darin, so Leuten irgendwas vorzutäuschen. Und ich glaube auch, dass Leute das mittlerweile nicht mehr zu schätzen wissen. Ich hoffe zumindest, dass ich ein Publikum finde, das ein bisschen das Ehrlichkeit zu schätzen weiß und nicht so irgendwas so so eine vorgegaukelte Scheiße. Ich nehme das bei Ihnen auch tatsächlich als Stärke wahr. Sie sagten gerade, dass Sie erst seit 2 Jahren auf der Bühne stehen. Ich glaube, das ist auch vor allen Dingen Stand-up-Comedy, englischsprachige Stand-up-Comedy in Berlin. Auf solchen Bühnen sind Sie gewesen, wenn das richtig ist? Na, sagen wir mal so, also ich habe angefangen mit Stand-up im Rahmen meiner Lesungen. Ich hatte mein Buch und dann hatte ich so eine Lesereise. Aber ich habe das Prinzip an der Lesung nicht verstanden. Leute zahlen das Geld, was sie eigentlich für das ganze Buch ausgeben könnten. Und deswegen habe ich da angefangen, so Stand-up, das mit Stand-up zu vermischen. Und irgendwann habe ich nur Stand-up gemacht. Und dann habe ich erst vor 1,5 Jahren angefangen, hier wirklich auf offene Bühnen in Berlin zu gehen. Und dann bin ich meiner Meinung nach erst Comedian geworden. Und es gibt hier viel auf Deutsch, es gibt viel auf Englisch und ich mache beide. Gab es mal einen anderen Traum, als Comedian zu werden? Ja. Ich wollte Musiker werden. Ah. Ja. Und was? Was für ein Musiker? Ja. Keine Ahnung. Das war das Problem vielleicht. Okay. Ich kann ein bisschen, ich meine, ich kann produzieren, also ich produziere, ich kann komponieren. Ich kann ein bisschen Klavier, ein bisschen Gitarre, also ich kann ein paar Akkorde und mehr nicht. Ich kann sehr schlecht singen, das kann ich. Ich mache immer noch ein bisschen Musik, also ich habe Musik für Werbung gemacht und jetzt mache ich tatsächlich ein bisschen was für die Show. Mhm. Aber nur ein bisschen, weil die Zeit das leider nicht zulässt, um mehr zu machen. Mhm. Aber ich werde hoffentlich irgendwann dann mehr machen. Sie sind in Israel geboren. Mit 14 Jahren kamen Sie nach Sachsen-Anhalt in eine kleinere Stadt, in der die NPD ziemlich stark vertreten war. Mhm. Wie hat das den Humor, Ihren Humor, geprägt? Ja, schwer zu sagen. Ne? Also ich finde, deine komplette Herkunft prägt deinen Humor. Es ist schwer zu sagen, welche Stelle was genau bewirkt hat. Ich würde sagen, ich habe irgendwann gelernt, es gibt Dinge, mit denen ich nicht ernsthaft umgehen kann. Also wenn ich sie ernst nehmen würde, dann würde ich wahnsinnig werden. Und da hilft es mir tatsächlich, darüber auf der Bühne zu sprechen und darüber Witze zu machen. Es gibt mir so eine bessere Position, habe ich das Gefühl. Und was sind das für Dinge? Ich weiß nicht. Also ich hatte so eine Zeit hier, wo ich ganz viele Morddrohungen bekommen habe und meine Mutter unter Polizeischutz stehen musste und uns niemand wirklich damit geholfen hat. Also ich weiß auch, meine Mutter ist zur Staatsanwaltschaft gegangen und die Staatsanwältin meinte so, ja, es würde helfen, wenn ihr Sohn sich nicht so prominent auf der Bühne äußern würde. Mhm. Es sind so Sachen, wo du denkst, ich kann nicht mehr sauer werden. Ich kann nur Witze darüber machen, weil was soll ich sonst machen? Es bringt nichts. Mhm. Also ich sehe Humor nicht als Waffe oder so. Das fragt man mich ganz oft. Ich habe noch nie einen Nazi mit einer lustigen Punchline umgehauen. Aber ich sehe Humor schon so als Weg, mit Dingen umzugehen. Galgenhumor könnte man dazu sagen. Ne? Ich mag dieses Wort, Galgenhumor. Eine letzte Frage vielleicht. 2014 am Silvesterabend, das ist auch ein Fall, der durch die Presse ging, sind Sie von arabischen Jugendlichen in der Berliner U-Bahn angegriffen worden, weil Sie Jude sind. Und ich habe mich gefragt, mit was für einem Gefühl Sie sich heute in Berlin generell oder auch wenn Sie auf Tour in Deutschland sind, bewegen. Ach, ich weiß nicht, ob das, weil ich glaube nicht, dass es, weil ich ein Jude war. Es ging eher um Israel, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja, aber letztendlich meistens geht es um beides. Meistens ist es das Gleiche, auch wenn die Leute so tun, als wäre es das nicht. Was für ein Gefühl, weiß ich nicht. Je nachdem, wie das Wetter ist. Ich habe ein ganz normales Gefühl, genauso wie Sie. Also ich habe da kein anderes Gefühl als Sie. Sie sind und ich habe nicht diese irrationale, die absurde Ängste, die manche Leute in diesem Land zu haben glauben. Sonst wäre ich nicht hier. Wissen Sie? Mhm. Es wäre ja völlig bescheuert zu sagen, ja, ich will auch nicht, ich mag das auch nicht. Ganz ehrlich, ich bin kein Fan von dieser Frage, weil ich das Gefühl habe, dass mich sowas immer in die Opferrolle steckt. Ich bin kein Opfer. Ich will es auch nicht sein. Ich mag das auch nicht. Generell, wie über Opfer in Deutschland berichtet wird und mit ihnen umgegangen wird. Das ist irgendwie, ich bin lieber Täter. Also auf der Bühne zumindest. Es ist einfach lustiger. Sagt Shahak Shapira. Heute Abend ist Premiere seiner ersten Fernsehshow bei ZDF Neo um 23.15 Uhr. Danke Ihnen für dieses Gespräch. Vielen Dank. Make TV great again. Genau.